Schönen guten Tag. Ich bin Jörg Sundermeier. Bin heute später eingetroffen, bitte das zu entschuldigen. Und hoffe, dass ich jetzt nicht allzu viel von dem wiederhole, was bereits geklärt ist. Ich glaube aber nicht. Ich muss vielleicht vorab sagen, dass ich eigentlich mehrfach sozusagen gefragt habe, ob ich denn wirklich der Richtige bin für diesen Vortrag, was daran liegt, dass ich eine Rückkopplung habe, dass ich auf der einen Seite kein großer Islamkenner bin und nicht mal für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich Tariq Ramadan-Experte bin und dass ich, muss ich auch gleich zugeben, gewissen Ausführungen von Tariq Ramadan einfach glauben muss, weil ich eben, wie gesagt, kein Islam-Experte bin, sodass ich in diesen theologischen Fragen, wobei er theologisch weit von sich weisen würde, in diesen theologischen Fragen nichts zu sagen habe. Ich bin eingeladen worden aufgrund eines Textes, der hieß Das Islamistchen, der Anfang des Jahres in der Jungle World erschienen ist und im Vorfeld und in der Vorbereitung auf meine Worte habe ich mir den nochmal angeguckt und muss sagen, fand den so scheiße, dass ich mit einer Selbstkritik beginne. Für alle weiteren Fragen übrigens, das vielleicht gleich am Anfang an Tariq Ramadans Denken. Ich werde gleich noch ein bisschen nachweisen, dass es sehr schwierig ist, ihn als kohärenten Denker zu verfolgen, weil es gibt für jede Aussage von Tariq Ramadan in irgendeinem anderen Interview auch die Gegenaussage ebenfalls von ihm. Also er widerspricht sich permanent und dauernd. Das hat aber eine gewisse Methode, weil ihm das, wie ich versuche nachzuweisen, an vielen Stellen auch einfach total egal ist. Ich empfehle auf jeden Fall Ralf Gadban, Tariq Ramadan und die Islamisierung Europas, die zwar nicht auf das neueste Buch Radikale Reform eingeht, weil das Buch von Gadban schon vor 3 Jahren erschienen ist. Gadban hatte Anfang des Monats, wenn ich mich richtig erinnere, auch nochmal einen sehr erhellenden und seine Thesen zusammenfassenden Beitrag zu Tariq Ramadan in der FAZ. Da hat er auch nochmal sozusagen die ganzen Islamfragen, islamrechtlichen Fragen geklärt, die es zu Ramadan zu sagen gibt. Und der Anlass war eben die Absetzung, wie auch immer die Abberufung Ramadans von seiner Gastprofessur in Rotterdam. Darauf will ich eigentlich gar nicht weiter eingehen, nur erstmal vielleicht sagen, das war vielleicht eine politische Entscheidung, wie Ramadan es gerne sieht. Es ist aber vor allen Dingen eine rein juristische Entscheidung gewesen und mehr können wir da auch nicht klären. Die Universität hat ihn wegen einer nicht genehmigten, nicht gemeldeten Nebentätigkeit von der Universität verbannt. Das als Vorrede. Ich fange gleich an mit meinem Text, den ich sozusagen jetzt erstmal auseinandernehme und während ich ihn auseinandernehme, habe ich dann schon einige Sachen zu Ramadan geklärt. Und ich fange an mit der Überschrift, das Islamistchen. Die Überschrift stammt nicht von mir. Das ist in Zeitschriften und Zeitungen so üblich, dass man Überschriften als Redakteurin, als Redakteur macht. In der Jungle World ist das nicht anders. Es ist auch eigentlich inzwischen unter vielen Journalistinnen und Journalisten üblich, dass die Texte ohne Überschrift abgegeben werden. Ich muss mal gerade mein Handy ausmachen, Entschuldigung. Das ist schon ziemlich bescheuert, wenn das beim Vortrag läutet. Das Islamistchen ist aber ein doppeltes Problem, weil in der Überschrift ist etwas drin, wofür ich zum einen etwas kann, weil das liegt durchaus an meinem Text, dass diese Überschrift zustande kommt. Und auf der anderen Seite ist sie, glaube ich, grundfalsch. Ich würde sehr vorsichtig sein bei der Bezeichnung von Tariq Ramadan als Islamisten, wobei ich eben weiß, Islamist ist ja auch kein geklärtes oder kein sicherer Begriff. Und in dem Diminutiv macht man sich dann noch in einer dummen Weise lustig, nicht nur über Islamisten, sondern auch über ihre zahlreichen Opfer. Das ist so etwas Ähnliches wie Nazi-Line, nicht, dass ich jetzt alles vergleichen will, aber das ist halt ein Fehler. Jetzt aber in den Text. Tariq Ramadan scheint auf den ersten Blick ein gläubiger, liberaler Linker zu sein. Der in der Schweiz geborene Nachfahre des Begründers der Muslimbruderschaft, Hassan al-Banna, ist gut aussehend, in der ganzen Welt als Redner und Vortragender begehrt, für junge französische Muslime sogar eine Art Kultfigur. Und wenn er auch im Jahr 2004 nicht in die USA einreisen durfte, so holte ihn doch kurz darauf Tony Blair in ein Gremium für Integrationsfragen. Das Time Magazine zählte ihn zu den 100 wichtigsten Persönlichkeiten der Welt. Der notorische Bauernrebell Beauvais schätzt ihn. In der HRS durfte er einen Gastkommentar schreiben. Damit gibt er übrigens auch immer an und sagt selbst, die Juden interessieren sich für ihn. Er plädiert für Tierschutz, nachhaltiges Wirtschaften, die Worte Freiheit und Würde sind in seinen unzähligen Interviews und Reden obligatorisch. Der in diesen Fragen oft hellsichtige Journalist Jörg Lau, in diesen Fragen heißt Jörg Lau ist Journalist der Zeit, auch Blogger der Zeit und ist zumindest was Antisemitismus und Antizionismus angeht, ziemlich helle, ansonsten muss man ihn aber als rechten Liberalen einordnen. Der in diesen Fragen oft hellsichtige Journalist Jörg Lau befand, Tariq Ramadan, also jetzt Zitat, Tariq Ramadan hat es geschafft, zum inoffiziellen Sprecher eines Euro-Islam aufzusteigen, der das gebrochene Selbstbewusstsein der Diaspora hinter sich lässt und das Hier und Jetzt der westlichen Moderne als sein Wirkungsfeld akzeptiert. Das allein ist ein Verdienst, auch wenn es keineswegs ausgemacht scheint, ob er das Etikett eines liberalen Reformers zurecht trägt. Es wäre falsch, ihn aus dem Gespräch über den langen Weg der Muslime nach Westen auszugrenzen. Es gibt nicht viele andere, die wie dieser Doppelagent des modernen Islam auf beiden Seiten Gehör finden. Zitat Ende. In dem langen Weg der Muslime nach Westen, über den ich gleich noch reden werde, drückt sich ein Wunschdenken aus und dieses Wunschdenken wird immer wieder, oder dieser Wunsch, dass die Muslime sozusagen in der modernen Welt ankommen und normale Religiöse werden könnten, im Westen halt, dieser Wunsch ist dann gleich mein Thema. Seine Kritiker betonen, dass sich Ramadan zwar nicht so radikal gebärde wie sein Bruder Hani Ramadan, gleichwohl aber weiterhin einer Tradition der Muslimbruderschaft stehe und antisemitisches und islamistisches Gedankengut pflege. Seine Dissertation über seinen Großvater liest sich, zumindest dem Islamwissenschaftler Ralf Gadban zufolge, wie eine Hagiographie und wurde, das vielleicht noch ergänzend, auch anfangs von vielen Universitäten nicht angenommen bzw. ist sehr umstritten, aber er hat trotzdem die Doktorwürde damit erlangen können. Auch muss man sein neuestes Buch, das soeben unter dem irreführenden Titel Radikale Reform auf Deutsch erschienen ist, nur genau lesen, um zu erkennen, dass Ramadan keinesfalls als ein westlicher Muslim zu begreifen ist. Jetzt benutze ich nämlich den fürchterlichen Begriff westlicher Muslim selber und zeige damit, dass ich Ramadan bis zu einem gewissen Grad auf den Leim gegangen bin. Um das Buch bewerten zu können, muss man Ramadans Argumentation zunächst nachzeichnen. Bereits zu Beginn seiner Ausführungen erklärt er seinen Begriff von Reform. Er will nicht Religion, die er als Gemeinschaft begreift, sondern innerhalb dieser Gemeinschaft reformieren. Die Religion als solche lässt er unangetastet. Der Koran ist bei ihm unhintergehbares Gotteswort. Auch die Berichte der Gefährten Mohammeds sind ihm heilig. Das ist eine merkwürdige Kritik von mir, das ist nun mal so, wenn ich sage, er ist ein religiöser Muslim. Erst die späteren Interpretationen der Gelehrten sind ihrerseits wieder als einem Kontext entstandene Texte zu begreifen, als in einem Kontext entstandene Texte zu begreifen, die heute widerlegt werden müssen, heute widerlegt werden können. An eine Reform der religiösen Grundlagen denkt dieser radikale Reformer also keineswegs. Im Gegenteil, er warnt davor, da ein solcher Prozess den Islam ebenso aushöhlen werde, wie die katholische Kirche von ihren Reformen ausgehöhlt worden sei. Dazu vielleicht eine ganz kurze Anmerkung, gerade auch in dieser Stadt. Ich komme selber aus der Gegend. Die katholische Kirche wird auch von vielen Leuten im antideutschen, israelsolidarischen, wie auch immer wir uns gerade nennen, Umfeld als Bündnispartner angerufen. Und da muss man vielleicht nochmal sagen, das ist grundfalsch. Egal, ob man das in der Bahamas liest oder bei dem von mir sehr geschätzten Chaim Noll, kann man nicht sagen, dass der Papst in irgendeiner Weise unsere Sache ficht. Um eine derartige Verwässerung des Glaubens zu vermeiden, zugleich aber auch den Islam für Muslime, die im Westen leben, attraktiv zu machen, schlägt der Euro-Islamist Ramadan eine Reihe von Verbesserungen vor. Euro-Islamist ist auch ein wunderbares Wort von mir, mit dem ich aber nicht im geringsten etwas aussage. Es ist einfach falsch, es ist ein Begriff. Euro-Islam selber gibt es natürlich als Begriff, habt ihr vielleicht auch eben schon gehört, aber Euro-Islamist ist ein wirklich totaler Unfug. Und selbst der Euro-Islam und was der Euro-Islam ist, ist ja nur eine Sache, die zu Recht sehr umstritten, sehr umkämpft ist und eigentlich jeder Anhänger, jeder Redner des Euro-Islam definiert ihn für sich selbst nochmal anders. Nicht alles, was an den Traditionen rüttle, sei, weil angeblich aus dem Westen stammt, abzulehnen, schreibt Ramadan und versucht hernach viele, sagen wir einmal, grüne Lehrsätze in die muslimische Glaubensgemeinschaft zu tragen. So soll man die Tiere auch vor dem Schächten pfleglich behandeln. Wie schon Mohammed betont habe, der Coitus interruptus, ja sogar die Verhütung, seien in gewissen Grenzen erlaubt und selbst Abtreibungen ließen sich, sofern sie einem höheren Ziel dienten, also das Überleben der Mutter, für Gläubige ermöglichen. Den Frauen, da widmet er ein ganzes Kapitel, sei Lust erlaubt und sogar befohlen. Und zudem eine umfassende Bildung zugänglich zu machen. Sie seien sogar juristisch gleichzustellen. Auch das lasse sich aus dem Koran und den Worten des Propheten ableiten. Das Bildungsniveau sei schließlich allgemein zu erhöhen, moderne Unterrichtssysteme seien auszuprobieren. Ebenso müsse und dürfe die Kunst von Muslimen mehr sein als beschauliche Illustration des göttlichen Wortes. Dazu auch gleich noch ein Auszug. Ketzerisch allerdings dürfe die Kunst, dürfe auch die Philosophie nicht sein. Ebenso wenig seien Wirtschaftsfragen dem Westen nachzueifern. Nicht nur das Zinsverbot gelte weiterhin, auch sei die Globalisierung eine ernste Gefahr für Allahs Schöpfung. Das sagt Ramadan mal so, das ist sehr kompliziert, beziehungsweise sehr einfach. Ich glaube, er hat dazu einfach die jeweilige Meinung, die man gerade hören möchte. Dementsprechend müsse der Gläubige also nachhaltig wirtschaften. Praktische Vorschläge bleibt der Philosoph schuldig, er verweist auf die Gelehrten, die auf diese Ideen bislang nicht gekommen seien. All diese Gemeinplätze stünden auf jeden Fall im Einklang mit dem Glauben, versichert Ramadan. Denn, Zitat Ramadan, die Bedeutung und Funktion des Korans liegt im Einklang mit allen göttlichen, spirituellen und philosophischen Botschaften, in seiner Fähigkeit, unser Herz und unseren Verstand zu bilden, damit wir nicht den Menschen und Gesellschaften folgen, die vom Wege abkommen, sondern vielmehr danach trachten, die Welt so zu verändern und zu gestalten, wie es zum Besten des Menschen ist, um ihm ein Leben in Würde, Gerechtigkeit, Liebe, Vergebung, Wohlergehen und Frieden zu ermöglichen. Zitat Ende. Dieser wohlklingende Satz durchzieht, x-fach variiert, das Buch und lenkt von all dem ab, was Ramadan in diesem Buch für die moderne Gesellschaft auch schreibt. Nicht nur sieht er im Westen, der von einer, Zitat, geistigen und geschmacklichen Amerikanisierung, Zitat Ende, geprägt sei, keine Alternative zu seiner islamischen Glaubensgemeinschaft, er zielt vielmehr darauf, den Westen selbst zu islamisieren und also als solchen abzuschaffen. Nicht umsonst wird der Glaube in diesem Buch mehrfach gleichgesetzt mit Widerstand, auch dazu später noch. Der Mann ringt also weniger mit seiner Religion, da sie ihm veraltet erscheint. Die bislang maßgebliche Auslegung der Schriften behindert ihn vor allem auf seinem missionarischen Weg. Ramadan geht hart gegen den Säkularismus vor und versucht stattdessen seinen Glauben den Bedürfnissen und Erkenntnissen der Gegenwart anzupassen. Er sucht nicht die Integration, es geht ihm um die Tarnung des Eigentlichen, welches eben die Ausbreitung seiner Religion ist. Wie jeder religiöse Mensch, der das Menschengemachte der heiligen Texte nicht sehen will, das ist auch Quatsch, das stimmt bei Ramadan leider nicht, muss er sich dabei mehrfach verdrehen, doch all diese Verrenkungen nimmt Ramadan seiner Sache wegen gerne in Kauf. So will er die Todesstrafe nicht abschaffen, sondern aussetzen, will die Geschlechtergrenzen nicht verwischen, nur der Frau etwas mehr Freiheit zugestehen, will, Zitat, falsche Freiheit, Zitat Ende, Konsum und andere Individualbedürfnisse durch Demut und Bescheidenheit ersetzen. Damit würde sich Ramadan nicht einmal von gemäßigten islamischen Schriftgelehrten unterscheiden. Doch dieser Missionar ist nicht so glaubensfest, wie er vorgibt zu sein, treibt ihn doch seine Geltungssucht vor jede Kamera und in jedes Amt. Auch scheint ihn, der stets gegen globalisierte Unternehmen wettert, der Umstand nicht zu stören, dass sein Buch in einem Verlag des Bertelsmann-Konzerns erscheint. Er ist nichts anderes als ein Politiker, der seinen Gott für ein höheres Ziel einsetzt. Er versucht nicht, den Islam mit der Moderne zu versöhnen, sondern die Moderne mit dem Islam zu eliminieren. Gott sei Dank jedoch ist er verhältnismäßig machtlos. Die letzten Sätze, die ich nach dem Umblättern vorgelesen habe, sind alle totaler Mist. Das sind Behauptungssätze. Sie stimmen nicht in jedem Punkt und mein Vorwurf ist zum einen, dass ich ihm vorwerfe, also wenn ich diese Sätze ernst nehme, dass er nicht den Islam mit der Moderne versöhnt. Oh Gott, das soll er auch bloß nicht versuchen. Ich werfe ihm vor, dass er nicht glaubensfest ist und so weiter. Kurzum, ich finde, eigentlich hätte man mich deswegen nicht einladen dürfen, deswegen habe ich auch am Telefon am Anfang immer ein bisschen gejammert. Aber es ist auch anderen nicht ausgefallen, es gab nur einen einzigen Leserbrief. Ich frage mich nicht zum ersten Mal, aber doch anlässlich dieses Artikels, also besonders überrascht, was der Westen eigentlich erwartet. Was müsste ein Tariq Ramadan eigentlich alles leisten, bis man ihn als Reformer akzeptiert? Dass er den Koran als Gotteswort ansieht und beibehalten will, kann man ihm wirklich nicht ankreiden, so viel Glauben muss man Muslimen einfach zugestehen. Was die Berichte der Prophetenworte angeht, ist Ramadan keineswegs so unkritisch, wie der Autor behauptet. Und viele übliche Vorschriften des traditionellen Islam hinterfragt er. Was Geschlechterrollen angeht, ist er für meinen an Judith Butler geschulten feministischen Geschmack zwar auch zu konservativ, aber damit steht er ja nicht allein da, Rufzeichen. Auch unter Deutschen, Demokraten, Christen wie Atheisten gibt es viele Leute, die annehmen, dass Frauen mehr zur Familie neigten als Männer. Deswegen sind sie keine Umstürzler, Verbrecher oder Terroristen. Ebenso muss Muslimen Konservatismus gestattet sein, solange wir in einem liberalen und in keinem Gesinnungsstaat leben. Beste Grüße, Hilal Setzkin, Barnstedt. Dass Kollegin Setzkin, die, wenn sie nicht gerade, sie hat auch einen unglaublich irrsinniges, also auch ein sehr echt hagiografische Rezension, kann man es schon fast nennen, dieses Buch ist geschrieben. Hilal Setzkin ist eigentlich eine Journalistin, die in vielen Punkten, auch wenn ich mich mit ihr über Glaubensfragen sicher sehr streiten würde, Recht hat, schreibt für die FR, für die Taz, für die Zeit und ist eigentlich durchaus in vielen Punkten eine interessante Journalistin. Sicherlich sind wir politisch nicht d'accord, aber wer ist das schon? Auf jeden Fall interessant an diesem Leserbrief fand ich eigentlich zum einen, dass sie natürlich so ein bisschen darauf eingeht, was ich falsch mache, das aber relativ wenig, und kommt dann zu etwas anderem und das damit sozusagen zum eigentlichen Thema, kommt zu dem, was den Erfolg von Tariq Ramadan ausmacht, nämlich zum einen verlangt sie natürlich religiöse Toleranz, das finde ich auch richtig, nicht in der Jungle World, aber meinethalben in der deutschen Gesellschaft, why not? Zum anderen aber versucht sie sofort zu sagen, Tariq Ramadan ist doch nicht viel schlimmer als andere Arschlöcher und deswegen eigentlich wieder gut. Versucht erstmal über die anderen, sozusagen über die Vergleiche, deutsche Demokraten, Christen wie Atheisten, Tariq Ramadan gewisserweise auf unsere Seite zu ziehen oder in den Westen zu retten, wie auch immer, und andererseits ihn davor zu bewahren, dass er Umstürzler, Verbrecher oder Terrorist ist, was ja nun wirklich niemand behauptet hat, nirgendwo, was aber ein permanenter, sozusagen eine permanente rhetorische Figur ist, wenn es darum geht, ihn zu verteidigen. Tariq Ramadan ist laut Bertelsmann Verlag bzw. laut der Spiegel einer der wichtigsten Vordenker des Islam und ein Prophet der Mäßigung. Das ist falsch. Prophet der Mäßigung hat übrigens die New York Times gesagt. Bei diesem Buch, das momentan sein aktuellstes ist und auch permanent auf der Website, hat Tariq Ramadan eine leichte Wende gemacht und stellt sich noch deutlicher so zu sagen, und das ist jetzt schon schwierig, als reformistischer Muslim da eher nicht, da es ihm überhaupt nicht darum geht, da hatte ich in meinem Text recht, den Islam in irgendeiner Weise oder die islamischen Lehrsätze in irgendeiner Weise anzuzweifeln. Das ist tatsächlich so. Der Islam ist natürlich, der Koran und so weiter ist gegeben und Gottes Wort, wie er ja auch ist, wie er es als Gläubiger denken muss. Damit ist er wahr und allgemein gültig. Daraus speist sich halt Ramadans Universalismus. Das Einzige, wo er sozusagen, wo im Islam Interpretationen möglich sind, sind eben auf der Ebene der Rechtsauslegung. Wie lebe ich also ein korrektes islamisches Leben? Und da, sagt er, haben die Gelehrten in den Ländern, die er immer so schön als unsere Heimat bezeichnet, in den Ländern, also die seine Heimat sind, obwohl er geborener Schweizer ist, in den Ländern, die unsere Heimat sind, hätten sich die Gelehrten in den letzten 100 Jahren immer wieder geirrt beziehungsweise einfach nicht angepasst. Er will allerdings nicht, und das versuche ich gleich noch nachzuweisen, vermittels seiner Modernisierung des Islam, wie es ihm immer unterstellt wird, in irgendeiner Weise an den Grundfesten des Islam rütteln. Er möchte den Islam attraktiv machen für die moderne westliche Welt und das, um schließlich ein politisches Monopol sozusagen des Islam zu bilden. Das alles macht er im Namen einer, wie er es nennt, modernen Scharia, die er allerdings nur sehr, also der hat, oder einer modernen, ja, er hat einmal den Begriff moderne Scharia, bei ihm ist aber nie so sicher. Am Anfang habe ich gedacht, er wird einfach nur scheiße übersetzt. Inzwischen weiß ich, dass es bei ihm tatsächlich so ist, dass er unglaublich vieles anwendet. Und ich glaube, dass die moderne Scharia als Begriff so dann wiederum momentan nicht bei ihm fiele, außer in Interviews. In Western Muslims and the Future of Islam hat er eigentlich sein Programm sehr gut definiert. Der Weg des Glaubens, der Pfad zur Quelle, die Scharia, lernt uns alles zu integrieren, was nicht gegen ein etabliertes Prinzip unserer Religion verstößt und es als eigenes zu betrachten. Es ist schließlich die wahre Universalität des Islam. In einem Interview, das relativ frisch ist, von der deutsch-islamischen Seite Quantara, redet er dann zum Beispiel darüber, wie er die, in einem Interview mit Claudia Mende, redet er darüber, wie er die Scharia verstanden haben will. Zwei Auszüge aus dem Interview. Claudia Mende fragt, zu den Rechtsangelegenheiten gehört zum Beispiel die Frage nach dem Erbrecht von Frauen. Traditionell erben Frauen nur halb so viel wie Männer. Was halten Sie davon? Antwort Ramadan. Es gibt Verse im Koran, die ausdrücklich besagen, dass, wenn es eine direkte Erbfolge gibt, Frauen die Hälfte des männlichen Anteils erhalten. Diese Regelung hat mit dem islamischen Ideal von Familie zu tun, wonach alle Muslime streben sollten. Ein Ideal, das auf Stabilität und Gerechtigkeit in der Familie ausgerichtet ist. Die Realität sieht in den Familien heute jedoch oftmals ganz anders aus. Es gibt viele alleinerziehende Frauen. Wir können die Koranverse nicht tilgen, aber wenn man sie mit dem Ideal der Gerechtigkeit verbinden will, was er hier nicht will, weil er sagt, sie sind gerecht, dann ist es heute eine kollektive Aufgabe, solche Frauen zu entschädigen und ihre finanzielle Selbstständigkeit zu unterstützen. Ich habe das nur ausgewählt, um zu zeigen, dass er in fast allen Interviews der letzten Zeit und aber auch schon in früheren eine Rhetorik des Nicht-Antwortens hat. Er sagt ja, das steht in den Schriften, das ist aber heute schwierig, wechselt dann das Thema und kommt zu einer allgemeinen Gerechtigkeitslösung. Eine zweite Antwort, ich lese jetzt mitten aus der Antwort vor, zur Scharia heute. Er sagt ja, dass die Scharia und die säkularen westlichen Gesetzesbücher sehr wohl miteinander vereinbar seien. Die Scharia gibt die Vision vor, nach der wir streben wollen. Wenn beispielsweise ein deutsches Gesetz regelt, dass Männer und Frauen vor dem Gesetz gleich sind oder gleichen Lohn für gleiche Arbeit beziehen sollen, dann ist das insofern Scharia für mich, da ich diese Gleichheit vor dem Gesetz will. Daher habe ich ein Problem mit jenen Gelehrten, die den Koran wortwörtlich verstehen und meinen, die Scharia und das säkulare Rechtssystem seien zwei gegensätzliche Systeme. Ich finde das vollkommen falsch. Auf unserem Weg zur Glaubwürdigkeit beleuchten wir das Erbrecht, die Gerechtigkeit, soziale Fragen und die Wissenschaften. Es gibt Gesetze von Nichtmuslimen, die in ihrem Geist islamischer sind als Gesetze in islamischen Ländern. Ich ziehe Gesetze vor, die im Westen erdacht wurden. Hier gibt es 100 Seiten Rechtslehre für Muslime, in denen er das Gegenteil sagt. Frage, heißt das, Sie verstehen die Scharia mehr als moralische Richtschnur? Ramadan? Sie gibt eine ethische Vision vor. Islamische Ethik bedeutet, dass Sie bestimmte Werte umsetzen wollen. Genau das haben wir auch in der Gesetzgebung europäischer Staaten. In Europa haben wir eine Verfassung, eine Vision und Gesetze, die diese Vision umsetzen sollen. Im Islam ist es genauso. Viele dieser ethischen Errungenschaften sind im Islam und im Westen gleich. Deshalb halte ich es für falsch, sie gegenüberzustellen. Frage: Aber es gibt doch Normen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Antwort: Man erzählt mir immer von gegensätzlichen Punkten, aber es gibt keine. Es gibt eine öffentliche und eine private Sphäre. Sie können in Ihrem Privatbereich tun, was Sie wollen. Nehmen Sie das Beispiel Homosexualität. Das islamische Konzept der Familie sieht traditionell nur eine Gemeinschaft von Mann und Frau vor. Manche Gelehrte verurteilen Homosexualität sehr streng, wie auch in Christentum und Judentum sogar der Dalai Lama verurteilt sie. Das ist jedoch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der Islam dieses Ideal aufstellt und ich es auch als Ideal propagieren will. Soll ich die Homosexuellen etwa verurteilen und im Namen der Scharia ächten? Nein, im Gegenteil. Die sexuelle Orientierung ist Privatsache, die aber Familiensache zwischen Mann und Frau ist. Im öffentlichen Bereich will ich doch das erreichen, was meinen Werten entspricht. Wir respektieren uns gegenseitig, selbst wenn wir nicht einer Meinung sind, was unser jeweiliges Verhalten betrifft. Frage: Sieht der Islam ein bestimmtes politisches System vor? Antwort: Es gibt kein islamisches System, nur islamische Prinzipien. Wie in Christentum, Judentum und Buddhismus gibt es im Islam auch Werte für das Leben, für Gemeinschaft und Gesellschaft und danach kann man auch ein System finden. Ich benutze das Konzept des islamischen Staates nicht. Aber wir müssen Prinzipien wie Bürgerrechte, das allgemeine Wahlrecht im Sinne von Mehrheitsentscheidung, Rechtssicherheit, Rechtschaffenspflicht und die Trennung der Gewalten fördern. In unseren Ursprungsländern, da ist es nochmal, wie zum Beispiel in Ägypten und anderen Diktaturen, gibt es Politiker, die auf Lebenszeit gewählt sind und sich gegenüber den Bürgern nicht rechtfertigen müssen. Tariq Ramadan löst Probleme, die ihm in Fragen gestellt werden, indem er die Probleme einfach ignoriert und weiterredet. Das meine ich jetzt gar nicht nur so titanichaft satirisch, sondern er schafft es sehr gut, Leute total zuzusülzen. Und das ist durchaus ja auch eine Kunst. Aber er schafft es tatsächlich immer wieder, und das jetzt nochmal an diesen vier Antworten oder drei Antworten und dieser einen halben Antwort. Ich hätte die ganze jetzt auch vorlesen können, das wären am Anfang noch Ausführungen dann eben zur Rechtslehre und welcher islamischen Rechtslehre er sich zuzählt gewesen. Auf jeden Fall, er schafft es immer wieder, das Problem, die Frage, die ihm gestellt wird, und es gibt Dutzende von diesen Interviews, das ist jetzt nicht das Blödeste oder so, das ist einfach nur eins, wo ich jetzt einige Sachen sehr interessant fand, aber es gibt sozusagen Dutzende von diesen Interviews. Ramadan ist sehr charmant, sehr schnell, und Ramadan schafft es eben, wie gesagt, die Fragestellung, wenn sie ihm nicht passt, komplett zu ignorieren, indem er sie scheinbar auf sie eingeht, scheinbar beantwortet. Was dem Ganzen zugrunde liegt oder was sein Konzept ist, was er meistens mit allgemeiner Ethik meint, ist natürlich die reine, aus dem Koran durchs Gotteswort definierte Weltsicht. In der Auffassung von Ramadan allerdings, zumindest ab jetzt, das war damals in Western Muslims noch ein bisschen anders, ist der Koran die grünste, sozusagen, ist nicht der Koran, der Koran definiert sozusagen die grünste Religion. Das heißt, man agiert mit Nachhaltigkeit, kümmert sich eben um die Schöpfung und so weiter und so fort. Und das alles im modernen grünen Sinne, also es gibt auch ewig viele Ausführungen zu ökologischen Fragen. Gleichzeitig gibt es aber das Unbestreitbare, auch das jetzt in diesen kurzen Interview-Ausschnitten nochmal. Der Koran muss, obwohl er ja gleichzeitig sagt, dass man den Koran nicht wörtlich nehmen darf, was er andersherum wieder hier genau sagt und in vielen anderen Interviews auch, dass man den Koran wörtlich nehmen muss, umgeht er, wie heißt das Unbestreitbare, umgeht er dadurch auch, dass er dann immer wieder verweist darauf, dass die Gelehrten, zu denen er sich offensichtlich nicht zählt, obwohl er ja immer wieder als ein solcher angesprochen wird, dass die Gelehrten das Problem lösen werden. Dann andere Probleme, das ist vielleicht das bekannteste Beispiel, wie das mit der Todesstrafe, das er nun einfach nicht umgehen kann und das durch Gott festgelegt worden ist, löst er dadurch, dass er vorschlägt, Leute zum Tode zu verurteilen und dann aber das Urteil nicht zu vollstrecken, sodass man sozusagen alles richtig gemacht hat, aber sich trotzdem weiterhin der Moderne angepasst hat, nicht der Moderne angepasst hat, sondern sozusagen, dass man attraktiv bleibt für den Westen. Und ich glaube, auch darauf zielt das Ganze nur, wie gesagt, der Mann ist Missionar. Ich habe drei Textstellen nochmal rausgesucht aus seinem Buch, sodass eben jetzt nicht der Verdacht aufkommen kann. Ich habe nur Stellen vorgelesen, die mit Absicht besonders dämlich sind, die ich mir extra gesucht habe. Die erste Stelle zu Kultur und zu der Art und Weise, wie er glaubt, wie er einerseits sozusagen scheinbar Kunst freistellt und wie er dann zum Ende hin andererseits Kunst in Nutzen nehmen will. Der Barmherzige hat uns zwar in der Tat den Weg des Korans gelehrt, aber er hat dem Menschen auch die deutliche Sprache gelehrt. Dazu gibt es eine Koransure. Unser Alltag beweist täglich, wie tief verwurzelt im Menschen das Bedürfnis nach Mitteilung ist. Mit der Macht zur Rede hat der eine uns die Mittel an die Hand gegeben, uns durch Wort, Bild, Musik und alle Kunstformen zu verwirklichen, die uns befähigen, unsere Innenwelt, unser Fühlen und Denken zu hegen, zu erkunden und zu schützen, es auszuschmücken und anderen mitzuteilen oder anzudeuten. Der Glaube ist angewiesen auf die Kunst. Und zu allen Zeiten, in allen Kulturen von alters her bis auf den heutigen Tag künden die Künste künden die Künste von der allen Menschen gemeinsamen Sehnsucht, sich vom Leben nicht in die Knie zwingen zu lassen, den Sinn des Lebens zu verstehen und Zeugnis abzulegen von Liebe, Leid und Tod. Das reichliche kulturelle Erbe der verschiedenen Gesellschaften muss jeweils von innen heraus verstanden werden. Nicht immer sind alle Hervorbringungen einer Kultur vom künstlerischen oder moralischen Standpunkt aus betrachtet befriedigend. Daher ist es wichtig, kritisch vorzugehen, manches zu integrieren, anderes nicht mit zu übernehmen. Unzählige Kulturleistungen von nicht-muslimischen Kulturen und Künstlern aber stehen in keinerlei Widerspruch zu den ethischen Zwecken des Islam. Dieser reiche Schatz an Kunst, Literatur und Musik muss im Namen der Universalität der Prinzipien in das gemeinsame kulturelle und künstlerische Erbe der Gesellschaften und noch allgemeiner der Menschheit aufgenommen werden. Auf die Gefahr hin, dass das in den Ohren einiger zeitgenössischer Künstler zweifellos alarmierend klingt: Es gibt in der Kunst, wie in vielen anderen Bereichen des menschlichen Lebens auch, höhere ethische Zwecke. Eine vollständige Aufzählung aller auf die Kunst bezogenen höheren Ziele ist an dieser Stelle unmöglich. Aber wir können doch auf einige besonders wichtige Punkte hinweisen. Jetzt kommen die Ziele der Kunst. Die Bewahrung des Gemeinwohls, der Würde und des Wohlergehens ist natürlich ganz wesentlich. Ebenso Kreativität und Vielfalt. Außerdem sollte die Kunst auch von Konflikten, Zweifeln, von Leid und Schmerz künden, nicht um Negatives zu kultivieren, sondern um es zu verarbeiten und nach Ausgeglichenheit, Frieden, Besinnung und Aufrichtigkeit zu streben, die niemals ganz zu verwirklichen sein werden. In der Kunst geht es eher um Fragen als um Antworten, weswegen man sie auch nicht auf die Forderungen reduzieren sollte, sie habe religiöse Antworten zu liefern. Künstlerischer Ausdruck geht vielmehr diesen Antworten und den dazugehörigen Normen voraus. Es ist Sache der Kunst, Gefühle zu deuten und Sinn zu vermitteln. Daher würde jeder Versuch, sie auf strikt religiöse oder islamische Botschaften zu reduzieren, ihr auch etwas von dem nehmen, was den Menschen wichtig ist. Die Kunst formuliert Fragen, der Glaube Antworten, deshalb sollte der Glaube auch dem Herzen Raum lassen, um in Freiheit und Würde seine schlichten, menschlichen, schmerzhaften Fragen zu stellen, die gewiss nicht schön sein mögen, aber eben auch niemals ganz hässlich. Und außerdem ist der Glaube, wie schon gesagt, auf die Kunst angewiesen, durch die er an tiefe Substanz und Intensität gewinnt. Das geht jetzt noch ungefähr 10 Seiten so weiter. Wiederholt sich auch permanent, aber das muss man jetzt auch mal sagen. Es ist schon so, dass er natürlich immer wieder die Kunst, also alles andere ist ja totaler Quatsch. Die Aufgabe der Kunst ist Kreativität und so weiter und so fort. Das ist eine Mischung aus Dummheit und Gemeinplätzen. Aber was er immer wieder macht in dieser meandernden Rhetorik, die ganze Zeit einerseits Behauptungssätze wiederholt, andererseits irgendwie ein bisschen verschwurbelt klingen möchte, drittens immer wieder das konkrete Beispiel verweigert. Es gibt auch nicht-muslimische Kunst, es gibt auch muslimische Kunst, die Gemeinschaft weiß, Gemeinschaften wissen etc. Niemals in diesem ganzen Buch, auf allen 400 Seiten, kriegt man dafür ein konkreteres Beispiel, kriegt man irgendeinen anderen Nachweis als diese allgemeinen, sehr schönen und erbaulichen Sätze. Beim Konsum hat er natürlich Probleme, da das Wirtschaften, das zurzeit in dem, was er der Westen nennt, oder den amerikanisierten Westen, absolut nicht mit dem Koran vereinbar ist. Noch schlimmer ist für ihn, dass unsere kapitalistische Wirtschaftsweise auf die islamischen Länder zurückgeschlagen ist, beziehungsweise auf die Muslime in Europa. Konsumkritik mit Tariq Ramadan. Der Halalmarkt bzw. die Halalökonomie von sogenannten islamischen Produkten hat in den letzten Jahren ungeheure Veränderungen durchlaufen. Auch auf diesem Gebiet ist zu beobachten, dass versucht wird, mit anderen Mitteln und anderen als zulässig halal geltenden Waren zu denselben Ergebnissen zu kommen wie der normale Markt. Die in diesem Prozess eingehenden produktivistischen, merkantilistischen, materialistischen Ziele und Handlungsmuster werden dabei nicht in Frage gestellt. Die Verschwendung natürlicher Ressourcen, die Ausbeutung von Erwachsenen und Kindern, die obszöne Behandlung unserer Mitgeschöpfe der Tiere, all das bleibt unbeachtet. Das Einzige, worauf es am Ende ankommt, ist die Zulässigkeit des Produkts und die Islam, also Zulässigkeit in Anführungszeichen, eben halal, die Zulässigkeit des Produkts und die Islamkonformität seiner Vermarktung. Die Islamisierung der Mittel bei gleichzeitiger Legitimierung eines Kapitalismus, dessen Ziele keine Ethik kennen, ist Ausdruck eines falschen, kontraproduktiven Formalismus, der gegen eben die Werte verstößt, die er zu verteidigen vorgibt. Diese islamisierte Form des globalen Kapitalismus, die sich in Afrika, in arabischen Ländern, vor allem in den sogenannten aufstrebenden Marktwirtschaften wie Malaysia findet oder in Dubai, führt unter dem Deckmantel einer einwandfreien Halal-Terminologie und Halal-Finanzverfahren zu einer Amerikanisierung mit islamischem Einschlag. Damit werden Reformen, Alternativen und Widerstand gegen das herrschende Wirtschaftssystem auf eine freie Marktwirtschaft in leicht abgewandelter Form reduziert, deren Waren nur dem Schein nach islamisch sind. Weil, jetzt kommt eines der wenigen konkreten Beispiele, weil da weiß er sich mit seinem Publikum einig oder mit seinem Zielpublikum, weil Fast Food ein profitträchtiger Markt ist, werden Halal-Fastfood-Ketten gegründet, sogar ein islamischer McDonald's-Rufzeichen. Weil Coca-Cola die unbestreitbare Marktführerschaft bei nicht-alkoholischen Getränken einnimmt, wird es zum Namensgeber gleich einer ganzen Produktpalette, Mecca-Cola, Semsem-Cola, Medina-Cola, die dem Original geschmacklich nacheifert, obwohl es sich doch angeblich um Alternativen dazu oder vielmehr um Kampfansagen handelt. An dieser Stelle ganz kurzer Einwurf. Es geht ihm, auch da hat er einen sehr schönen Begriff, ich hatte den noch eben schon mal, das Eigentliche. Er sagt immer, es geht um das Eigentliche. Das Eigentliche ist dann wieder seine Vorstellung vom Islam etc. Und offensichtlich gehört alles, was aus Amerika kommt, gut, ist ja eigentlich auch ein Gemeinplatz, nicht zum Eigentlichen dazu. Er kann es aber gar nicht begründen. Also warum Mecca-Cola nicht halal ist, kann er erstmal so einfach nicht nachweisen, setzt es aber voraus, weil es Cola ist. Anstelle von Widerstand, Alternative oder Eigenständigkeit gibt man sich also mit islamisierten Marketingstrategien oder Marken zufrieden. Mehr steckt meist nicht dahinter. Diese äußerst dürftige Logik geht außerdem mit bestimmten Gefahren einher, denn unter der Fassade der Islamkonformität verbergen sich Ziele, die mit Ethik nicht das Allergeringste zu tun haben und mitunter Kollateralschäden des Wirtschaftsgeschehens billigend in Kauf nehmen. Wie ein Schächten als islamisch gilt, bei dem die rein handwerklichen Anweisungen befolgt werden, ohne zu beachten, wie das Tier zu Lebzeiten behandelt wurde, so werden hier kaum Gedanken an die Ausbeutung der Arbeitskräfte verschwendet, die die Produkte herstellen. Nächstes Beispiel, also das steht hier so. Das Beispiel Fuller, das islamische Pendant zu Barbie, wird etwa samt aller dazugehörigen Accessoires wie ihr westliches Vorbild in China gefertigt. Nicht halal. Nicht genug damit, dass ernstzunehmende Fragen hier mehr oder weniger beiseite gefegt werden. Hinzu kommt, dass das Handlungsmuster und die Logik der reinen Profitabilität und der blinden Produktivität aufrechterhalten und unterstützt werden. Statt dass ethisches Bewusstsein und Einblicke in höhere Ziele zu einem weniger seelenlosen, zu einem überlegteren Handeln führen, das den Sinn des Lebens und Lebensqualität in Anschlag bringt, wird das Schlagwort Islam ausgebeutet, veruneigentlicht und befleckt, um die Marktlogik auch in Häuser zu tragen, die ihr zu einem Überfluss nun auch noch eine religiöse Legitimierung verleihen können. Denn mit dem Aufkleber Islam, worauf er auch immer geheftet wird, lässt sich Geld verdienen. Viel Geld. Damit hat sich der Kreis endgültig geschlossen. Dem Kapitalismus ist es unter Mitwirkung der muslimischen Wirtschaftsakteure und der muslimischen Verbraucher gelungen, einen Begriff für sich zu vereinnahmen, der sich ihm eigentlich widersetzt. Er ist ja, wie gesagt, die ganze Zeit für Säkularisierung. Wir haben es eben gehört, er ist auch mehrfach hier in diesem Buch. Aber sobald es um Produkte geht, sobald es um irgendetwas geht, das genauso attraktiv sein könnte, wie das, was er uns verkaufen möchte, ist eben das Ganze gefährdet und wird in den, ja, amerikanisierten, ich glaube, so kann man es am besten einfach und doch ganz stumpf nennen, Raum verwiesen. Als letztes nochmal, Ethik ist hier immer gleichgesetzt natürlich mit nicht einer universellen Ethik à la Kant, sonst etwas, sondern mit der religiösen Ethik des Islam, die unhinterfragbar ist und so weiter und so fort. Er strebt nichts anderes an, und das mit der letzten Passage aus diesem Buch, und dann ist auch gut mit dem Quatsch. Er strebt nichts anderes an, als das, was er Säkularisierung nennt, in einer Welt, die bereits durch und durch islamisch ist oder islamkonform. Er besteht nicht mal unbedingt drauf, dass alle Leute auch tatsächlich in die Moschee gehen, aber er besteht drauf, dass alle sich sozusagen an eine Welt, die dadurch geprägt ist, halten. Und in dieser Welt dann tatsächlich kann natürlich, braucht es keinen Wächterrat. Da hat er schon recht. Weil der hat ja bereits sozusagen, es gibt nichts mehr zu bewachen, weil es ist übernommen. Unsere Welt, Fazit. Ramadan. Unsere Welt bedarf einer ganz neuen Vorgehensweise, die oppositionelle Kräfte systematisch und organisiert bündelt, wo auch immer sie herkommen. Unter Berufung auf eine Ethik, auf einen kritischen Widerstand im Namen der Ethik, sollte in den Zivilgesellschaften auf nationaler und internationaler Ebene eine breite Bewegung in Gang gesetzt werden. Dabei ist es wichtig, die vielseitigen ethischen Oppositionskräfte aus allen Bereichen und Ebenen des intellektuellen, gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen, kulturellen und ökologischen Lebens zusammenzubringen, jenseits als hergebrachter Zwistigkeiten und Trennlinien. Inmitten einer Globalisierung, die jede Grenzmarkierung verwischt und unwillentlich zu Rückzugstendenzen führt, angesichts düsterer Zukunftsprognosen für unseren Planeten, der ein globaleres Handeln erzwingen, tritt die Sinnfrage wieder mehr und immer unabweisbarer in den Vordergrund. Es kommt darauf an, Sinn zu vermitteln und im Namen des Sinns Widerstand zu leisten. Das vermag nur ein an Zielen orientierter Ansatz zu leisten, der bei den einen das Gewissen aufrüttelt, bei anderen den Glauben erhält und bei wieder anderen Denken und Fühlen erschüttert. Nach der durchaus eingehenden Beschäftigung mit Tariq Ramadan glaube ich sagen zu können, und das sind jetzt zwar auch Behauptungssätze, aber diesmal sind sie etwas fundierter. Natürlich ist dieser Vorwurf der Eitelkeit richtig, und aufgrund dieser Eitelkeit kann es sehr gut sein, dass sich Tariq Ramadan, wenn es sozusagen das Geschäft erfordert, mache ich sehr gemein, auch radikalisieren wird. Zurzeit kann man ihn nicht als besonders radikalen Muslim im Sinne des politischen Islam sehen, beziehungsweise momentan ist er da relativ verhalten, zumindest wenn er im Westen spricht. Ich habe gehört, aber das sind leider Gottes, ich kann kein Arabisch, aber ich habe gehört, dass er auf arabischen Sendern andere Sachen sagt, als die, die wir hier zu hören bekommen. Das ist aber ja auch nicht ungewöhnlich. Nichtsdestotrotz ist Tariq Ramadan zwar für den Spiegel oder die New York Times oder hier in Münster oder in Berlin ein großer Vordenker des Islam. Für islamische Gelehrte ist er aber sehr uninteressant. Er ist wirklich eine marginale Figur. Der Dialog mit ihm findet nicht statt. Oder es wird höchst harsch zurückgewiesen, dass es Unfug ist, was er sagt. Und das sagen sie nicht nur, weil sie sich sozusagen in ihren Zielen, in ihrer Altbackenheit etc., also das, was er ihnen vorwirft, gestört fühlen, sondern tatsächlich, weil es Theologie lehnt er eh ganz ab, und auch innerhalb seiner eigenen islamischen Schulen relativer Unsinn ist, den er verbreitet. Er ist in gewisser Weise also eine Art Eugen Drewermann des Islam. Er hat mangelnde Fachkompetenz, aber eine hohe Medienwirksamkeit. Er ist sehr provokant. Er schafft es immer wieder, wenn die Marke Tariq Ramadan vergessen ist, auf seiner Internetseite, in Interviews, Fernsehsendungen etc. eine Duftmarke zu setzen, sodass er mindestens 5 Leute findet, die sich aufregen. Seine Botschaften sind sehr simpel, sehr konform. Er könnte ganz normal als eben wie Bouvet oder so, also Leute, die ihn auch bewundern, als Globalisierungskritiker hinter den, auf den einschlägigen Demos mitlaufen. Er ist trotzdem gefährlich. Und das nicht aus sich selbst heraus, sondern in seiner Funktion. Tariq Ramadan vermittelt, da hatte ich ja eben unter anderem den Leserbrief der Kollegin Setzkin, und es gibt 1000 andere, Lau war ja auch eine Äußerung in diese Richtung, es gibt 1000 andere Äußerungen in diese Richtung. Ramadan vermittelt das Gefühl, es gäbe einen Reform-Islam, und dieser Reform-Islam würde gewisse Unschönheiten des Islam, die man zurzeit den islamischen Staaten, den islamischen Lehrern etc., den Muslimen manchmal sehr pauschal und allgemein vorwirft, dieser Reform-Islam wäre möglich, wäre im Islam selbst aufgehoben und erst dann müsste, wie soll ich sagen, und ersetzte sozusagen eine radikale Säkularisierung. Es gibt, obwohl er sich sehr in seiner Form von Kritik sehr distanziert vom Iran, von anderen Diktaturen, gibt es keine explizite Kritik. Es gibt keine explizite Kritik in dem Sinne, dass er sagt, das und das im Iran geht nicht. Er sagt nur, die Zustände sind nicht gut. Er möchte sozusagen eine Demokratie unter islamischen Bedingungen, die dann eben auch Scharia heißt. Und wie wir gesehen haben, die Scharia ist ja offensichtlich in jedem Punkt mit dem bürgerlichen Gesetzbuch Deutschlands, Frankreichs oder sonst wie vereinbar. Er ist aber damit sozusagen, oder er ist genauso Reformmuslim, Reform-Islamgelehrter, wie es Reformkatholiken gibt, und wie man in so einer Stadt wie dieser weiß, gibt es sie nicht. Und kann es sie auch nicht geben, weil es einfach in der Lehre nicht zulässig ist. Die katholische Kirche ist übrigens für Tariq Ramadan ein permanentes Vorbild, ganz besonders Johannes Paul II. Und der jetzige Benedikt, weil er sagt, die versuchen eben die Verwässerung der Lehre, die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, auch das explizit erwähnt, stattgefunden hat, in der katholischen Kirche zurückzunehmen, während er auf der anderen Seite sieht, dass durch die starre Haltung der Gelehrten einerseits und durch Mekka-Cola andererseits der Islam von zwei Seiten sozusagen nicht nur unattraktiv wird, sondern auch zusammenbricht. Was er, und da eben sozusagen die Gefährlichkeit seiner Figur, was er damit aber macht, ist einer grundsätzlichen und auch genauen, nicht nur polemischen Islamkritik im Wege zu stehen, weil er immer bereits als Vorbild dafür gilt, dass sie schon stattgefunden hat, obwohl eben diese Passagen, beispielsweise die Interviewpassagen etc. ja zeigen, dass er gar nicht daran interessiert ist, eine grundsätzliche Kritik des Islam auf den Weg zu bringen. Im Gegenteil, weil er aber sozusagen diese Funktion hat, findet gerade auch vor allem wegen ihm, wegen solcher Leute, aber eben wegen ihm insbesondere, Islamkritik nicht statt. Und das ist, was, glaube ich, auch für Muslime, die sehr religiös sind, die im Sinne eines politischen Islam arbeiten, aber eigentlich theoretisch alles auf der Latte haben, Tarek Ramadan für so unglaublich interessant macht. Seine Funktion ist, uns stillzuhalten. Damit danke.